bitte. Ein Märchen zur Krümelung bei Radio Plau. Ja, ich begrüße euch in dieser Radiosendung im Werk von den Musikgruppen Hua, Ladies Love, Knafrellum, Knafrellum Ism, Knafrellum Bisse Shisha Shellum, der Knafrellum Trinity, dann noch der Zukunft und der umherschweifenden Produzenten natürlich und der Gruppe namens A Tribe Called Knaf. Ja, Knafrellum ist zu Beginn auch als Sänger Waldi der Gruppe Electric China in Erscheinung getreten. Und heißt mit bürgerlichem Namen angeblich tatsächlich einfach nur Frank Möller, was dann in umgekehrter Reihenfolge angeblich Knafrellum ergeben soll, aber das sind alles nur Gerüchte. Jetzt habe ich Knafrellum am Apparat, gerade ist im Ventilverlag nämlich das Buch Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen erschienen. Wie ist denn das Buch zustande gekommen als Einstiegsfrage? Ich wollte es selber unbedingt haben, wollte unbedingt so eine Übersicht über das, was ich gemacht habe. Die musste nicht vollständig sein. Ich wollte einfach so ein Sammelsurium haben. Ich wollte es einfach haben und ich wollte es aufführen können, also lesen können. Wobei meine Lesung ja eher eine Aufführung ist als eine Lesung. Ich sitze da nicht wie Günter Grass oder Martin Walser, sondern ich stehe mehr, mache Musik dazu. Es ist mehr als Lesung auf jeden Fall. Du hast ja auch noch Leute dabei, die Jane Patex zum Beispiel, genau. Die mitunter mit dabei ist. Ja, also ich muss nochmal zurück in die Vergangenheit jetzt leider auch gehen, denn kein Problem. Die existiert ja auch. So deine Band Hua oder Hua hat 1988 eine Single auf Bubak-Tonträger veröffentlicht, so ungefähr zumindest, und war dann 1990 auf Large Door, dem Label, das damals für die... Ja, für mich so zum Beispiel aus meiner Perspektive stand das so ein bisschen für die große Specs-Hoffnung, kolossale Jugend und so Gruppen, ja. Zumindest zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt. Hamburg 1990, da waren für mich auch noch so Bands wie die Goldenen Zitronen relevant, die Band Angeschissen vielleicht um Jens Rachoth, kolossale Jugend, wie gesagt. Und Hua gab es auch, es gab auch so Sampler, die ich wahrgenommen habe. Auf Lars Stur gab es auch irgendwann 89, glaube ich, so einen Sampler, wo so ein Hamburger Szene-Rundumschlag. Was waren das für ein Umfeld, in dem Hua sich damals so bewegt haben? Und wie erinnerst du dich an diese Vergangenheit, so ans Jahr 89, 90? Ich glaube, da waren auch schon die Anfänge von Blumfeld zu sehen. Ich weiß das jetzt nicht genau. Auf jeden Fall war die, ja, ich meine, das nennt man dann ja später Hamburger Schule. Und auf jeden Fall gab es eine Band, die etwas anders gemacht hat als alle anderen, und das war eine kolossale Jugend. Das war die erste Band, die ein Hammer war, die einfach anders war, die komplett anders war als alles andere. Und wir sind da so mitgeschwommen. Wir wussten nicht genau, wo wir dazu gehören wollten. Und ich habe sozusagen immer zwischen den hin und her geflippt zwischen den Spaßpunkern und den Intellektuellen. Und eigentlich muss man sagen, haben die Ereignisse das alles zusammengeführt, die Spaßpunker und die Intellektuellen. Die Spaßpunker wurden intellektueller und die Intellektuellen wurden Spaßpunkier. Und wir begeben uns jetzt aber erstmal einfach zurück gedanklich ins Jahr 1983 oder 1984 in die Gemeinde Burg im Kreis Dithmarschen in der schleswig-holsteinischen Provinz. Das liegt ca. 100 Kilometer nordwestlich von Hamburg, und ja, gedanklich müssen wir uns da in so eine kleine Gemeinde, kleine Kleinstadt vielleicht, irgendwas zwischen Dorf und Kleinstadt, jedenfalls vielleicht ein 3000-Seelendorf oder so, hineinversetzen. Es weht wahrscheinlich immer ein kalter Wind von der Nordsee. Da gab es die Gruppe Electric China mit Sänger Waldi, so steht es zumindest auf der Kassette namens Electric China, auf der sich 7 Stücke befinden. Als Kontaktadresse ist da auf der Kassette schon die Stuhlmannstraße 1 in Hamburg und ein gewisser Frank Möller als Adressat angegeben. Also das scheint dann schon so in der Zeit, in der die Gruppe Electric China nach Hamburg gezogen ist und dann unter dem Namen Hua irgendwie, dann ging es dann irgendwie weiter. Ja, wie überhaupt die Gruppe schon ziemlich dicht dran ist an Hua, die dann ja auch ein bisschen bekannter wurden in der Hamburger Szene, ja, die dann erstmals für mich in Erscheinung traten mit einem Compilation-Beitrag im Jahr 1987 auf der Kassette Vorwärts Hamburg 87. Das war eine frühe Veröffentlichung des Labels Large Door, die dann ja später als Label auch bekannt wurden, sozusagen als das Independent-Label der Hamburger Schule. Und 1988 erscheint dann der Song Warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären, noch auf einer Single auf Bubak-Tonträger, ebenfalls ein wichtiges Hamburger Label, was sich so um die Goldenen Zitronen herum, genau gesagt um Ted Geier herum, der auch als Co-Produzent auf der Single da in Erscheinung tritt. gebildet hat, dieses Buback-Tonträger. Ja, wir sehen also, es gab da eine Hamburger Szene des Jahres 1988, wo man schon auf viele bekannte Namen stößt, die dann später an so einer Hamburger Schule oder auch einer Hamburger eigenwilligen Punk-Szene beteiligt sind. Und wir hören erstmal rein in frühe Sachen, warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Mein Mädchen und ich, wir fühlen uns gut. Es gibt nur noch eins, das Robben sind Mut. Wachsen an und werden sie nicht los. Und das Sittenberg wird riesengroß. Das ist der Grund, warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Stell dir vor, 6 Tage in der Woche sündigen wie er. Und am 7. Tag büßen wir alles fort. Wir hätten schönere Kirchen und wir hätten einen Bock. Und am Fuß und Peter ging's tierisch los. Das ist der Grund, warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Schon eine Punkband, die Band Electric China oder so in Dithmarschen. Ja. War das so eine typische Punkband, die da in den frühen 80ern vielleicht in der Provinz so entstanden ja, ist? Ja, eine typische Provinz-Punkband, die gar nicht wusste, was man da macht. Und als ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich so gesehen, uiuiui, wir sind ja echt eine verrückte Band. Wir haben The Cure und Killing Joke und Gun Club meinetwegen. Und das haben wir alles als Vorbild und alles zusammengemischt in eins. Und in Hamburg habe ich auf einmal gesehen, Moment mal, das geht ja eigentlich gar nicht. Ich müsste mich schon spezialisieren. Das kann man nicht einfach alles durch so einen großen Wolf drehen. Aber eigentlich war das auch eine gute Sache, das durch einen Wolf zu drehen. Das hatte ich vorher schon geahnt. Liebe im Parterre. Feuer und Liebe im Parterre. Er schläft in der Sorbent der Dekoration. Er schläft in der Sorbent der Dekoration. Und die Ecken schlagen wieder nach den Winkeln in den Bahnen. Der nächste Führer mit dem Zoll auf dem Rand und hält wieder an die Schläfe. Das hat er vorher schon gehabt. Das hat er Provinz hat ja manchmal auch ganz individualistische Dinge hervorgebracht und ich fand beim Anhören von Electric China das schon außergewöhnlich, speziell für so eine Kleinstadt. Ja, ja, wir waren die Einzigen da. Wir waren die einzige Punkband, 30 Kilometer Umfang. Ich meine, es gab zu der Zeit ja auch schon andere individualistische Punkbands wie Syf zum Beispiel aus Düsseldorf oder so, die auch Punk ganz individualistisch interpretiert haben. Ja. Und ich glaube, das hat die Leute ja vielleicht auch in der Provinz schon erreicht und vielleicht auch angesprochen. Wenn man da vom Dorf kommt, kann man auch keinen 0815-Punk machen. Aber Syf habe ich erst in Hamburg entdeckt oder besser gesagt Syf habe ich nicht zu meiner Provinzzeit entdeckt, aber Syf sind provinziell, da hast du vollkommen recht. Und dass die mich bis heute begleiten, dass dieser Bauer auf dem Parkdeck-Text mich bis heute begleitet, ist ja eigentlich schon bezeichnend. Also zu Syf gibt es eine große Verbindung auf jeden Fall. Der taucht ja auch wieder auf, der Bauer im Parkdeck, in einer jüngeren Veröffentlichung von euch, das mit dem Außerirdischen. Da habe ich das kurz rausgehört. Da habe ich den Bau auf dem Parkdeck Reimtext sozusagen als Vorlage benutzt und einen eigenen Text geschrieben, der jetzt wieder ein ganz anderes Thema ist. Oder besser gesagt, irgendwie, der Bauer ist dann der Außerirdische. Ne? Es war einst ein Bauer, der wollte in die Stadt, der hatte das Leben auf dem Lande satt. Er packte seine sieben Sachen und tat sich auf den Weg machen. Bei Wind und Regen kam er an und sah sich erstmal die Nachtclubs an. Voll des Rausches stieg er dann aus seinem Trecker irgendwann. Fuhr ins große Parkhaus rein und war von nun an ganz allein. Er war der Bauer auf dem Parkdeck, der Bauer, der in jedem von uns steckt. Das Parkhaus, das ist groß und kalt, und der Bauer war schon sehr, sehr alt. Mine, mine, mine, mine, mine. Auf Etage 7, Platz 17b dort drüben. Er sah sich all die schönen Autos an, Golf, Fiesta und Caravan. Solche hatte er noch nie gesehen, er konnte ihre Funktion nicht verstehen. Zu guter Letzt stand da noch ein Käfer rum, da legt er sich dann zum Schlafen hin. Er war der Bauer auf dem Parkdeck, der Bauer, der in jedem von uns steckt. Bei den Autos wollte er schlafen, wie ein Hirte bei seinen Schafen. Irgendwo kam Licht hinein, es war wahrscheinlich Sonnenschein. Der Bauer krabbelte aus dem Wagen, er konnte nun einen Kaffee vertragen. Er fuhr rauf und runter und im Kreis, er fuhr rechts und links, ihm wurde heiß. Er wurde schnell, schneller und raste dann mit seinem Trecker voll auf eine Wand. Bumm! Er war sofort tot und das war's. Im Parkdeck beißt man leider nicht ins Gras. Er war der Bauer auf dem Parkdeck, der Bauer, der in jedem von uns steckt. Er fuhr hinein und kam nicht raus, das Parkdeck knipste das Licht bei ihm aus. ein Mensch, der fühlte sich matt, der hatte sein Dasein als Mensch so satt. Überlegte sich, dass er was anderes wäre, zum Beispiel Außerirdischer. Gesagt, getan, also entschied er, er käme jetzt vom Jupiter. Die Leute glaubten ihm kein Wort, meinten, er lüge in einem fort. Dieser Mensch ist außerirdisch, den Beweis zu erbringen ist schwierig, denn obwohl er ganz normal aussieht, ist mein Nachbar ein Alien. Dieser Mensch ist außerirdisch, den Beweis zu erbringen ist schwierig, denn obwohl er ganz normal aussieht, ist mein Nachbar ein Alien. Er baute ein Raumschiff dort in der Garage. Was sollte er schon tun in seiner Lage? Problem war sein Hang zu Monologen. Manche meinten, er stünde unter Drogen. Er dozierte und quatschte und beschimpfte die Leute. Dies wäre die Geschichte, so wie er sie deute. Die Menschheit verhielt sich grausam und dumm. So sprach er zu seinem Publikum. Dieser Mensch ist außerirdisch, den Beweis zu erbringen ist schwierig, denn obwohl er ganz normal aussieht, ist mein Nachbar ein Alien. Dieser Mensch ist außerirdisch, den Beweis zu erbringen ist schwierig, denn obwohl er ganz normal aussieht, ist mein Nachbar ein Alien. Zuerst war es ein Spaß und die Leute lachten, doch es war ernster als sie dachten. Das Alien argumentierte, die Stimmung eskalierte. Du Weltraumkasper, jetzt sei mal still. Hier auf der Erde kann jeder machen, was er will, aber Kritik tun wir uns verbeten. Geh doch nach drüben auf deinen Planeten. Dieser Mensch ist außerirdisch. Den Beweis zu erbringen ist schwierig, denn... Ist auch irgendwie ein sehr universelles Motiv. Irgendwie fühlte ich mich da an die Wipers, so eine andere Band, die oft über Außerirdische Alien gesungen Boy. Hat, erinnert sehr, weil ja das halt so ein Motiv ist, dass man sich in der Provinz wohnt und sich da wegwünscht. Man möchte gern von Außerirdischen entführt werden. In einem Liedtext von den Vipers so drin, oder man denkt, man wäre ein Außerirdischer, weil man seinen Eltern so sehr unähnlich ist. All diese Gedanken sind, glaube ich, ganz normale, universelle Gedanken, die halt dadurch auch so eine weite Verbreitung im frühen Punk haben, weil das sowas Naheliegendes war, sowas zu denken vielleicht eigentlich. Genau. Und der fremde Planet ist dann eigentlich die Großstadt. Ja, in die dann doch viele hingelangen, wie auch ihr dann hingelangt seid nach Hamburg. Da gibt es ja auch die besseren Plattenläden dann wahrscheinlich, wo man... Ja, und die einfach bessere Infrastruktur. Wenn du Musik machen willst, dann machst du auf dem Dorf, machst du eine Kassette, und in der Stadt bist du endlich bei einem Label und machst eine Vinylplatte oder eine CD später und so weiter. Ne? Du bist angeschlossener. Du kannst auch andere Musiker fragen, wie sie etwas meinen, was du vorher in der Zeitung gelesen hast. Also Goldene Zitronen zum Beispiel, über die hatte ich gelesen, dass sie behaupten, wir sind keine Musiker. Aber es war einfach klasse, nochmal nachzufragen, wieso behauptet ihr eigentlich, ihr seid keine Musiker? Weil wir das professionelle Musikmachen hassen und deswegen sagen wir, wir sind keine Musiker, wir sind Fans. Wann seid ihr nach Hamburg gegangen aus Dithmarschen? 84, 85. Und da hat man dann auch Leute kennengelernt, oder war Hamburg auch so ein bisschen feindlich gegenüber den Leuten, die aus der Provinz gekommen sind? Ja, so typisch am Anfang feindlich, und dann schaffst du dich rein, und dann mit dem ersten Kennenlernen von ersten Leuten wird auf einmal alles viel breiter, und das dauert natürlich eine Zeit, aber dann war es super. genau, dann entstanden ja all diese Verbindungen, die man dann Hamburger Schule nennt, wo es einfach auch klar war irgendwie, ich kann Tokotronic fragen, wie war es denn da in Freiburg oder könnt ihr mir euren Gitarrenverstärker leihen? Also man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich. Es ist ja auch so bei Musikern häufig so, dass du mit Musik alleine nicht genug Geld verdienst oder nicht dein Leben bestreiten kannst. Und deswegen waren viele Musiker eben auch Studiobesitzer, Grafiker, Toningenieure, Plakatkleber, Booker und so weiter und so fort. Waren Plattenläden für dich dann wichtig, als du nach Hamburg gekommen bist? Absolut. Es gibt ja einen Text in meinem Buch, der heißt, ich kann an keinem Plattenladen vorbeigehen. Ja, das waren natürlich auch so Treffpunkte. Gefahren. Du hast gesagt, es war ganz neu. Die Kurve war zu eng und ich war viel zu schnell. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tue. Tut mir leid, ich hatte nichts zu tun. Die Party vermiest. Hab all deine Gäste verjagt. Oh, ich trank zu viel, zerbrach die Platten. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tue. Tut mir leid, ich hatte nichts zu tun. Tut mir leid, hört man schon was raus, was später auch ganz bezeichnend für diese Hamburger Szene sein sollte, nämlich so einen spielerischen Umgang mit den Dingen, die man vielleicht als Fan oder so im stundenlangen Rumwühlen in Plattenläden und bei Konzerten gesehen und gehört hat, Das stelle ich mir jedenfalls immer davor. Ich bin ganz sicher, dass in diesem Song, tut mir leid, auch irgendwie Jeffrey Lee Pierce als Vorbild vielleicht eine Rolle gespielt hat. Den höre ich da so raus im Gesangsstil, den Sänger der US-amerikanischen, kalifornischen Band Gun Club, eigentlich irgendwie dann ins Deutsche übertragen. Aber man hört das irgendwie bei diesem Gesang und bei den Gitarren, finde ich, hört man gewisse Referenzen raus. Ja, auf der ersten LP von Hua gab es dann noch mehr solche Referenzen und einen ganzen Haufen von Hamburger Musikern auch, die da mitgemacht haben. Denn Hua und Knarr Frellem waren damals auch wahre Meister schon der Kooperation. Auf der ersten Platte Was machen Hua jetzt finden sich neben den drei Hauptakteuren Shippy alias Claudia Bollig, Sonny Motor alias Hauke Evers und ja, der schon erwähnte Waldi, hinter dem eben Knarr Frellem steckt. Unter anderem finden sich da außerdem dann noch auf der ersten Platte Frank Spilker als Gehilfen von den Sternen bekannt, Bernadette Lahengst von der Band Die Braut haut ins Auge, die damals auch schon ganz gut unterwegs waren und ziemlich viel auf Tour waren auch, die habe ich damals auch schon irgendwann mal gesehen, noch bevor das mit der Hamburger Schule so richtig losging. Jochen Distelmeier damals noch von der Gruppe Die Bienenjäger oder vielleicht war es da auch schon Blumenfeld, das war so die Übergangszeit. Für Blumenfeld war er dann auf jeden Fall ungleich bekannter als für die Bienenjäger. Am Gesang war auch nebenher noch Nixe tätig, alias Rebecca Giese, die dann später auch bei den Mobilettes mitgemacht hat. Und wir hören jetzt nochmal rein in prototypische Stücke dieser ersten Platte. Da war auch das Stück 35 Stunden drauf. Das mein erstes Stück, das ich von Hua gehört habe, damals war, das war nämlich 1989 schon auf dem Sampler, dieses Hamburg nicht Boston von Lars Dohr erschienen, der damals in der Specs auch ziemlich lobend erwähnt wurde und ja, den ich mir dann noch gekauft habe daraufhin, neben der ersten Platte der kolossalen Jugend. Ja, wir hören ein paar Songs von der ersten Platte, nämlich In einem 3000-Seelendorf, dann noch 35 Stunden und das sehr schöne und auch vieles erklärende, wie funktioniert das? Dieses Lied ist für all die Glückssucher. Die sind wie wir, die zu Tausenden in die Städte ziehen und versuchen, ihr kleines Glück zu machen. Doch ich sag euch eins, ihr werdet es nicht schaffen. Deshalb gebt's auf. Thank you. Ja, wie funktioniert das? Wie funktioniert Popmusik oder wie funktioniert Kunst überhaupt? Ja, man kann so eine ziemliche Neugier auf der Platte entdecken. Wie funktionieren die Dinge, die man im Radio gehört hat? Wie zum Beispiel vielleicht eben die B-52s, wenn man sie ins Deutsche überträgt. 1990 war ja auch das Jahr, in dem Nationalismus und so ein neuer Fremdenhass breitenwirksam geworden sind. Und länger waren da Parteien wie die Republikaner in westdeutschen Großstädten einflussreicher geworden. Und die CDU hat damals noch so versucht, den rechten Rand mit relativ rassistischen Parolen sozusagen in den Schoß der Partei zurückzuholen, was das Phänomen auch nicht unbedingt geschwächt hat. Spätestens ja dann so um 91, 92 rum haben sich dann auch da in dieser neuen Hamburger Szene da so Strukturen herausgebildet, wie zum Beispiel die Wohlfahrtsausschüsse, die auch versucht haben, diese Szene wieder ein bisschen stärker zu politisieren oder auch Bevölkerungen daraus zu schließen. Ja, das Politische war bei Hua selbst aber immer ein bisschen gefiltert durch so ein Verständnis von Popmusik. Also und was gespiegelt dann durch diese Popentwürfe eben auch was Politisches war durchaus. Also das ist ja nicht so, dass es eben immer so parolenhaft sein muss, wie vielleicht in den Texten von Slime oder so. Und irgendwo dazwischen befanden sich auch Hua, bei denen alles sehr gefiltert durch einen manchmal schon auch Helge Schneider-artigen Humor war und aber andererseits auch so ein unbedingtes Ernstnehmen von Funktionsweisen der richtigen Popmusik. Und all das hört man vielleicht auch so ein bisschen auf der zweiten Platte dann Scheiß Kapitalismus von Hua raus. Da stehen eben so Referenzen an Pop-Liebeslieder, zum Beispiel wie Fremder Planet. Dann gibt es so manifestartige Selbstpositionierungen wie im Song Ohne Titel oder im großartigen Etwas Besseres. Hua mit Etwas Besseres, dann das Stück Ohne Titel, ein Kriegssong noch. Besseres als den Tod finden wir überall. Depression. Und mir fällt auf, dass keiner genießen kann. Vielleicht könntest du ab und zu mal die Schnauze halten. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ich kann das Gras nicht wachsen sehen. Will ich rasen, gar nicht erst sehen. Thank you. einschränkenden Krieg ist. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Muss ich ganz schön einschränken, wenn Krieg ist. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Seitdem der Krieg ist. Ja doch, was sie wollen. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Seitdem der Krieg ist, la la la la la. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Ja, der Kriegssong wurde später auch von den Goldenen Zitronen gecovert. Nach der Veröffentlichung von Scheiß Kapitalismus 1992 hat sich dann Hua auch irgendwann aufgelöst. Im Oktober 1992 gab es nochmal ein Konzert in Hamburg, um dann daraufhin in, ja, sich aufzuspalten in ganz verschiedene Gruppenzusammenhänge. Der Gitarrist Sonny Motor hat dann irgendwann später bei der Gruppe Fink mitgemacht. Die Sängerin Nixe, wie gesagt, bei den Mobilettes. Knarf Rellum hat dann, glaube ich, die Knarf Rellum Sichtweise gegründet. 1995 gab es eine erste Zusammenarbeit mit dem Sänger Gutz und seiner Band Aeronauten von der Knarf Rellum Projektseite her. Die haben nämlich dann Knarf Rellum Songs auf einer Single gecovert. Und mit dem neuen Decknamen Ladies Love Knarf Rellum folgten dann auch neue Songs, die schließlich 1997 dann auf einer Schallplatte und CD mit dem schönen Titel Bitte vor R.E.M. einordnen zu hören waren. Unter anderem mit Tom Niva von den Flower Pornos, mit den Aeronauten, die waren da auch beteiligt, um Sänger Gutz, und mit der Hamburger Band Kante wurden die Lieder dann auf dieser Knarf Rellum Bitte vor R.E.M. einordnen da zusammen eingespielt. Ja, und davon hören wir das jetzt auch schon wieder sehr programmatische, vielleicht autobiografische Autobiografie einer Heizung mit den schönen Liedzeilen. Ich erinnere mich an meinen Alten, der meinte, deine Musik hört sich an wie eine Mülltonne, die den Meiereiberg runterrollt. Ja, und noch weitere Highlights dieser Knarf Rellum Betrachtungen da von 1997. Ich erinnere mich an meinen Alten, der meinte, deine Musik hört sich an wie eine Mülltonne, die den Meiereiberg herunterrollt. Und ich erinnere mich an meine Mutter, die immer meinte, hört bitte auf, ihr seid so rücksichtslos. Ich erinnere mich an Rolf, der mir auf seinem Mofa entgegenkam. Was ist denn mit dir los? Das ist Punk, Mann, lass dir die Haare schneiden. Ich erinnere mich an meine Lederjacke, auf die ich hinten einen Fetzen Plastiktüte mit der Aufschrift Besser leben und sparen geklebt hatte, sowie Gott GmbH. Meine Mutter warf sie in den Mülleimer. Kannst du nicht mal aussehen wie alle anderen? Nein, niemals. Und ich erinnere mich auch warum. Meine Leistungen im Sport waren so ungenügend, dass ich beschloss, anders zu sein. Ganz klar gekränkte Eitelkeit. Komisch, dass das bis heute wirkt. Ich erinnere mich an die B-52s. Why don't you dance with me? I'm not no Limburger. Think it over. roll it over in your mind. Und ich erinnere mich an die Dead Kennedys. Too drunk to fuck. Mich an Freitagabende, an Herumfahren auf dem Land, nach einer Fete suchen, das Bier klauen, den Kühlschrank leer klauen, vom Fetengeber einen Fußtritt in den Magen kriegen und sich in das mit laufendem Motor wartende Auto werfen. Der geklaute Joghurt zerläuft unter der Lederjacke. Ich erinnere mich an Fahrten nach Hamburg zum Konzert von Gun Club, Fall und Killing Joke. Ich war nicht begeistert, ich war verwirrt, ich sah blöd aus und ich hab's geahnt. Ich erinnere mich an Kurzmann, der sagte, weißt du, warum alle Menschen so dumm sind? Weil sie bumsen. Der Briefträger, die Lehrerin, der Bürgermeister, deine und meine Eltern. Wir sollten uns schwören, niemals zu bumsen. Er brach den Schwur nur Tage später. Ich erinnere mich an LSD, an Scham und an Schuld. Daran, wie ich mich selbst betrachtete und dachte, was bist du nur für ein Mensch? Ich konnte mich nicht mehr mit normalen Menschen unterhalten. Ich hatte gelernt. Ich hatte in meine eigenen Abgründe gesehen. Ich hatte Angst gehabt. Mir war alles egal. Ich erinnere mich, dass mir alles so egal war, dass ich mich nicht mehr mit meinem Alten über Banalitäten streiten wollte. Sein Jähzorn steigerte sich, da ich nicht widersprach ins Unermessliche. Ich war erstaunt über meine Macht und machte reichlich Gebrauch von ihr. Und ich erinnere mich an Kurzmanns Mutter. Die war so verletzt, dass sie uns etwas erzählte, das wir nicht wissen durften. Sie sagte, ich wünschte, ich wäre so dumm wie alle anderen Frauen. Die werden von ihren Männern geschlagen und lieben sie trotzdem. Wenn ich dümmer wäre, müsste ich weniger leiden. Ich erinnere mich an einen Wind, der immer von vorn kam. An Kälte, an blasse Farben, an Apfelgärten. Ich erinnere mich daran, dass ich mich nicht erinnere. Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein Ich denke an eine verlorene Liebe. Und jeder Satz und jedes Wort hört sich wie Scheiße an. Und ich wäre gern wieder fort. Doch ich sitze in deiner Küche. Bin so müde von mir selbst. Ich sehe deinen Schuhen zu. So sexy auch ohne dich. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Ich weiß nicht, wie es richtig geht. Und niemand kann mir was erzählen. Und alle, die tun, als wäre nichts geschehen, machen mich nicht sprechen. Und siehst du dunkle Wolken am Horizont? Dann hab keine Angst. Darum kümmere ich mich schon. Ich bin hier schließlich der Sänger. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Das alles hier rettet mich nicht. Und dabei hat's das schon wieder getan. Und ich hasse dieses doppelbödige Spiel. Doch wer könnte es besser spielen als ich? Ein Wunsch von mir wäre, unsichtbar zu sein. Dann könnte ich euch zusehen, wie ihr Fehler macht. Ja, ich würde euch zusehen, wie ihr Fehler macht. Und ich bräuchte keine zu machen, bräuchte keine zu machen, keine zu machen. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely. Aber übrigens, um nochmal aufs Radio jetzt zurückzukommen. Also, jetzt spielt Radio für mich eine ziemlich große Rolle. ich muss mich dauernd mit meiner 9-jährigen Tochter darüber streiten, ob wir jetzt Popradio hören oder ob wir Byte FM hören. Das höre ich sehr gerne, Byte FM. Und eben FSK. Und durch meinen Musikerdasein habe ich halt die ganzen Verbindungen zu den ganzen Radios in allen Städten, den ganzen Radio Blau, Radio Z. Im Radio Frei in Erfurt haben wir ein Konzert gegeben im Radio. Hat John Peel für dich eine Rolle gespielt? Ja, aber erst viel später, als es sozusagen schon zu Ende ging. Und ich bin ganz stolz drauf, dass er ein Stück von uns gespielt hat. Und zwar von diesem Sampler für Mark E. Smith. Perverted by Mark E. Smith heißt der Sampler. Der ist bei Alfred Hilsberg Zickzack What's So Funny About erschienen. Und da covern oder bearbeiten 20 verschiedene Bands und Interpreten voll. Gab es dann wiederum unter dem Pseudonym Knarfrellum-ism die Platte Fehler ist King, die die stilistische Vielgestaltigkeit des Phänomens Knarfrellum dann nochmal verfestigt hat, beziehungsweise stellt sich dann natürlich die Frage, wenn man das so formuliert, ob man Vielgestaltigkeit überhaupt zementieren kann. Ja, das, was früher auch schon bei Hua vorhanden war, die Liebe zum Experiment und das Ausprobieren von so popmusikalischen Haltungen, wurde in wechselnden Zusammensetzungen und mit Musikern wie Viktor Marek dann hier in einen neuen Tonträger gegossen, nämlich in Fehler ist King eben, auch unter Mitwirkung von Alfred Hilsberg, der die Platte rausgebracht hat auf What's So Funny About, einem Sublabel von Zickzack, das ja auch schon seit den frühen 80ern in Hamburg beheimatet war und auch so für so eine Hamburger experimentelle Szene gestanden hat vielleicht. Ja, bei der nun folgenden Aufnahme des Stücks Langweiliger Nachmittag für Rockford hat auch Kurt Dahlke, alias der Pyrolator, mitproduziert. Ja, so eine experimentelle Elektrifizierung, für die sich eben dann auch Knarfrellum immer mehr interessiert hat, also weg von klassischen Indie-Rock hin zu elektronischen Elementen. Vielen Dank. völlig erotisch. Mein Name ist Alfred Hilsberg. Auf meinem Label What's So Funny About darf ich die neue Knarfralimism veröffentlichen. Vielen Dank, Wally. Erzählst du auch, dass du auf den Gun Club und The Fall Konzert gegangen bist in Hamburg der 80er Jahre. Das sind ja auch so Sänger mit so eindrucksvollen Gesangshaltungen. Ja. Spielt das für dich eine Rolle? Sowas? Absolut. Ist das was, wo du dich rein empfinden kannst? Jeffrey ja, Lee absolut. Pierce. Also, genau, die beeindruckenden Sänger. Da gehört übrigens Killing Joke auch in diese Reihe. Hm. Die drei nenne ich. Gun Club, Killing Joke und Fall. Und ja, natürlich spielt das eine Rolle, aber da habe ich übrigens in den späteren Jahren gemerkt, dass ich es noch interessanter finde, wenn eine Band zwei Sänger hat oder zwei Sängerinnen hat. Hm. Also meine Lieblingsband B-52s zum Beispiel, ich mag das sehr gerne, wenn die sich gegenseitig die Textbrocken zuwerfen und dadurch so eine Art, ich nenne es einfach mal, Dialektik entsteht. Das finde ich noch viel interessanter. Und das habe ich jetzt mit DJ Patex eigentlich auch so entworfen, dass wir uns immer aufteilen. Ich singe die Strophe, sie singt den Refrain oder umgekehrt. Hm. Und auch bei Fugazi fand ich es auch so toll, dass da zwei Sänger irgendwie die Sache betrachten. Ich mag das gerne. Frage-Antwort oder sonstiges. Hm. Siehe auch unseren Song Mr. Motherfucker, der sehr an Sun Ra angelehnt ist, also der Text ist von Sun Ra und die Musik ist von uns. Und da fordern wir das Publikum immer auf, eine Antwort zu singen. Also ich singe vor und der Rest singt hinterher. Hm. Ah, super. Ja, das gefällt mir auch sehr. Meine Lieblingsband, die TV Personalities, hatten noch ein paar Lieder, wo die auch sowas Dialogisches drin haben. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr toll. Also das wäre vielleicht auch mal was man, wo man mal eine ganze Radiosendung drüber machen könnte, über so dialogische Haltungen in der Dialektik, Musik. Dialektik in der Musik. Dialektik in der Musik, genau, so wird die Sendung heißen. Vielen Dank. Wir sind so glücklich wie nie. my Keith Mill. The day I wrote my Keith Mill. The day I wrote my Keith Mill. The day I wrote my Keith Mill. Freunde, die Freunde sind noch mehr low, die sind noch weniger fremd, die haben keine Waffen mehr haben jetzt die Freunde vom Tony. Wir sind gut, wir sind glücklich, die Zukunft sieht gut, wir sind glücklich, wir sind so glücklich hier. How I Wrote Marky Smith, eine kleine Referenz zu The Fall, die ja auch schon in der Autobiografie eine Heizung Erwähnung finden, als eine Erinnerung sozusagen an ein Konzert von The Fall, das Gnar Fröllum da irgendwann in den 80ern gesehen haben muss. Das fand sich dann 2004 auf der Platte Einbildung, ist auch eine Bildung von Gnar Fröllum with the Shisha Shellum und auf einem The Fall Tribute Sampler. Da wiederum sieht man da sehr schön, was sich daraus ergibt, wenn man Stunden und Jahre lang in Plattenläden verbringt und diese ganzen Lieder und Persönlichkeiten dann so in deinem Kopf rumspuken. Irgendwie ist es eine Art Brief an Marky Smith, ein imaginärer Brief an Marky Smith. Hier als fiktiver Brief an Marky Smith in wundervollem Deutsch von dem britisch-schweizerischen Performance-Künstler und Schauspieler Phil Hayes vorgetragen. Ja, 2006 dann wiederum ein Meisterwerk mit konzeptuellen Exkursen in den musikalischen Weltraum, diesmal als so ein Themenmotiv. Die Gnar Fröllum Trinity war dann die Gruppe dafür, sozusagen als außerirdisch heilige Dreieinigkeit. Gnar Fröllums mit DJ Patex und Viktor Marek, der ja schon früher da mit beteiligt war an Veröffentlichungen. Und ja, der Tonträger eben Move Your Ass and Your Mind Will Follow. Ja, auch wieder so eine Art Referenz und Bezugspunkt zu Klassikern der Popgeschichte. Darauf wird es dann auch endlich politisch, nämlich die außerplanetarische Opposition wird gegründet. This is a hit on my bewegen sich nicht in fliegenden Untertassen fort, das ist ein Mythos. Ihre Raumschiffe sehen aus wie italienische Kaffeemaschinen. Sie flogen durch das geöffnete Fenster in mein Zimmer und brannten ein Loch in den Teppich. Während des Landevorgangs erklang Musik. Space is a place. Wir schreiben das Jahr 2073. Die bis vor kurzem regierende radikale Mitte wurde von der außerplanetarischen Opposition davongejagt. Die Vorhersagen des Jazzmusikers und Visionärs Sun Ra sind Wirklichkeit geworden. Dieser hatte auf die Frage, warum er Musik mache, geantwortet, weil Musik Treibstoff für Raumschiffe ist. Und weil wir, wenn wir weite Reisen im Weltall unternehmen wollen, sehr viel davon brauchen. Der Planet Erde ist ein Planet der Kategorie 4, ein sogenannter Treibstoffplanet geworden. Er hat die größte Anzahl von Tankstellen in unserer Milchstraße. Vor einer dieser Tankstellen, an einer gottverlassenen Ausfahrt unseres Planeten, sitzen die Pächterin DJ Padex und ihr Katzenhund Vittorio Marese und warten auf Kundschaft. Mann, ist das öde, langweilig. Langweilig. Wieso habe ich mir auch diese gottverdammte Tankstelle andrehen lassen? Tja, Augen auf bei der Berufswahl, ne? Vittorio! Wo ist denn dieser verdammte Köter schon wieder? Vittorio! Da plötzlich taucht am Horizont die Elvis Lothringen auf. Ein Raumgleiter der leichten Sprintklasse. Er steuert auf die Tankstelle zu und stoppt direkt vor der Pächterin und ihrer Hundkatze. Heraus springt King Fehler, der Pilot des Gleiters. Einmal volltanken und den Waschdruck wäschen, bitte. Hallo. James Blunt oder Jack Johnson? Willst du meinen Motor ruinieren? Hast du keinen anderen Streep? Doch, klar. Outcast oder The Streets? Na also, jetzt redest du. Was gibt's noch? Ganz frisch reingekommen. The Knarf Realm Trinity. Das ist es. Voll tanken. Geld spielt keine Rolle. Shine at 6 o'clock in the morning. Ich hatte nichts Besseres oder Schlechteres zu tun. Ich botanisierte mit dem Asphalt. Ich wollte mal sehen, ob es stimmt, was die Leute so erzählen. Ich war ein umherschweifender Produzent, der die Straßen herauf und herunter ging, bog in andere Straßen ein, lief manche bis zu Ende, manche nur ein Stück, um rechts oder links in eine neue einzubiegen. Ich betrieb die Erforschung der Stadt. Ich gammelte, lümmelte. Ich durchstreifte die Stadt ziellos, in der Absicht, sie systematisch zu erforschen. Ich widmete mich der Interpretation der Stadt wie andere der von Texten. Ich ließ mich von den Straßen führen. Plötzlich zwei Mäusemenschen. Hallo. Na, wie geht's? Ja so. Und selbst? Ja, auch gut. Ich hab keine Zeit. Termine. Und weiter. Da, ein Hampfhund mit Kärchen. Ich gab mir, wie ich es häufig mache, wenn ich spazieren gehe, selbst ein Interview. Ich fragte mich: Du hast mir erzählt, du hättest einen Refrain, mit dem du ein Problem hättest. Ja. Abgesehen davon, dass Refrains sowieso immer viel zu aufdringlich sind, habe ich mit diesem Refrain ein ganz spezielles Problem. Aber bevor ich vom Problem spreche, werde ich erstmal den Refrain singen. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer verrät uns nie? Sexualdemokratie. Wer hat uns verraten? Das erste Problem ist, es gibt keine Strophe für diesen Refrain. Also, ein perfekter Popsong, die komprimierte Aussage, das, wonach Mann und Frau in den 80ern suchte und wonach einige bis heute suchen, das gibt es nicht mit diesem Refrain. Aber das ist natürlich auch eine Chance, etwas zu machen, was über die Grenze geht. Etwas zu machen, das zu weit geht. Das zweite Problem bezieht sich auf den ersten Teil des Refrains. Der zweite Teil ist ja wunderschön. Die Sexualdemokratie ist eine Wortschöpfung des fantastischen bayerischen Schriftstellers Oskar Maria Graf. Dieser pflegte seinen Gästen während seiner Partys zuzurufen: Etwas mehr Sexualdemokratie, bitte, meine Damen und Herren! Aber der Sexualdemokratie-Reim ist nur möglich mit dem Sozialdemokraten-Reim. Und der ist das Problem. Als ich anfing, diesen Text zu schreiben, wollte ich den Spruch copyright-artig beschützen. Ich wollte nachweisen, dass er von Linksradikalen nach dem Ersten Weltkrieg erfunden worden war und von Rechtsradikalen, wie 2005 in Berlin geschehen, nicht benutzt werden darf. Der Spruch oder die Idee dahinter ist eben auch nicht gut, wiewohl er die deutsche Sozialdemokratie genau beschreibt. Er ist strukturell schon rechts. Wer sich von jemandem verraten lässt, hat diesem vorher vertraut. Deswegen können die rechten Deppen ihn haben, wie auch alle Che Guevara-Bilder und allen sonstigen linken Kokolores. Wer hat uns verraten? Ja, vielleicht jetzt noch ein kleinerer literarischer Verweis, ein kleiner Auszug aus dem Text China-Wahn von Walter Benjamin. Der hat geschrieben: In diesen Tagen darf sich niemand auf das versteifen, was er kann. In der Improvisation liegt die Stärke. Alle entscheidenden Schläge werden mit der linken Hand geführt werden. Haben solche Gedanken was mit der Wandelbarkeit des Phänomens Knafrelöm vielleicht auch zu tun? Also, Walter Benjamin ist für mich großartig. Der sagt Dinge, die finde ich wahnsinnig gut. Und im Zweifelsfall sage ich jetzt auch mal, das ist klasse, was er sagt. Also der Text ist aus dem Band Einbahnstraße, über den du auch einen kleinen Text geschrieben hast, der in dem Band abgedruckt ist sozusagen. Und für mich haben eigentlich, also viele Sachen, die Walter Benjamin darin sagt, sind zwar kompliziert, weil sie auch viel so an Träume oder so anrühren so ein bisschen, oder Teile der Texte eben so ins Traum. Das macht ihn ja auch gerade so interessant. Dadurch wird es natürlich sehr ein bisschen auch schwammig in der Ausdeutung, aber mich hat es eigentlich auch sehr berührt, weil er auch das Alltägliche, also zumindest in Sachen des Vokabulars da drin, häufig sehr alltäglich ist, aber auch sehr surreal. Und da dachte ich, das passt doch eigentlich auch zu Knafrelöm. Absolut, ja. Das ist für mich, auch ein großer Andockpunkt, weil der Benjamin ist einfach großartig. Ja, und gerade dieses Buch Einbahnstraße, Das ist ja auch ein Ding, was in deinen Texten häufig vorkommt, doch so ein Erzählen in den Texten, was so persönlich autobiografisch wirkt. Also da waren schon, Hua hatten da schon sehr gute so Texte, die mir das Leben in 3000 Seelendörfern gut erklärt haben, wie ich es auch selber eben kenne. Ist sowas, was ich was sich durch das Werk von Hua und Knafrelöm durchzieht? Ja, das würde ich schon sagen. Wobei ich jetzt irgendwie schon gesetzter Städter bin und das Land schon jetzt ein bisschen verrückt macht. Wenn ich da so 2-3 Tage bin, dann werde ich unruhig und brauche den Wahnsinn der Stadt und so. Ich kann die Ruhe auf dem Land nicht mehr ab. Aber das war irgendwie so eine Phase meines Lebens und am interessantesten am Leben sind ja diese Wandelzeiten, von der Provinz in die Stadt kommen und noch von der Provinz berichten und von der Stadt berichten und die beiden Sachen unter einen Hut kriegen, die Geschichte seines Lebens in der Beziehung unter einen Hut kriegen und so. In den 80ern gab es in New York eine wilde Musikszene, die sich in Abgrenzung an das selbstzufriedene New York No New York nannte. Wir nennen unsere Musik jetzt in Abgrenzung an das selbstzufriedene Deutschland No Deutschland. Wir bitten Plattenhändler, unsere Musik entsprechend einzuordnen. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy No Deutschland Sound. Verkrampfung schöner. Ja, aber das ist doch nicht normal. Nationalismus ist also normal. Du hast immer das letzte Wort, ne? Haben keine Rechte, werden überall verfolgt. Ja, eine weitere außerplanetarische Koalition formierte sich dann 2010 zusammen mit Bernadette Lahengst und Gutz von den Aeronauten unter dem mal den Namen Knafrellum ganz auslassenden Bandnamen Die Zukunft. Und ja, hier findet sich ja auch ein sehr schönes Stück drauf, nämlich das Stück Oh Wrong, das auch so eine Art, wiederum so eine Art Manifest mit biografischen Bezügen ist, die da ganz offenherzig und ja vielleicht auch ein bisschen fiktiv benannt werden. Denn das Biografische hat wahrscheinlich auch immer was Fiktives an sich, gerade in der Popgeschichte. Und gleichzeitig bemerkt man, dass da natürlich so eine Art Geistesverwandtschaft dieser Personen, Persönlichkeiten, die da die Zukunft bilden, nämlich Bernadette Lahengst und Gutz und Knafrellum, eben vielleicht vorhanden ist. Also wir hören jetzt Oh Wrong und dann noch das Stück Immer dasselbe, wo wir den wunderbaren Gutz am Gesang hören, der da schon beinahe ein bisschen wie ein Tom Waits-Song klingt. Zumindest das Spätwerk von Tom Waits hat auch so leicht elektronische Elemente. Oh wrong, oh wrong, oh wrong. Oh wrong, oh wrong, oh wrong. Letzten Winter war ich bei Gutz zu Besuch. Ich übernachtete im Posthof 2 in Schaffhausen. Dort schlief ich in einem sehr kalten Zimmer über seiner Wohnung. Mitten in der Nacht erwachte ich und suchte nach dem Klo. Ich kam an einem Raum vorbei, aus dem ich Stimmen hörte. Ich sah durchs Schlüsselloch und erblickte Gutz inmitten von 12 merkwürdigen Wesen. Gutz saß erhöht auf einem thronartigen Stuhl und die Wesen, mit denen er sprach, waren zum Teil Mischungen aus Tieren, Menschen und Maschinen. Zum Teil aber auch unfassbare Wesen. Ein Wesen war zum Beispiel aus Flüssigkeit. Sie sprachen über die Umstrukturierung der Welt. Sie sprachen über Kontakte zu anderen Welten, Planeten und Systemen. Sie sprachen über die außerplanetarische Opposition. Da ich die ganze Zeit über in der Hocke war, musste ich mein Gewicht verlagern, um nicht zu verkrampfen. Dabei knarrte eine Diele. Die Flüssigkeit schreckte auf. Ist da jemand? Fragte sie die anderen. Ich sah die Flüssigkeit auf die Tür zukommen, sprang auf und entwischte gerade noch rechtzeitig in mein Zimmer. Mir wurde klar, ich war Zeuge einer Sitzung der geheimen Weltregierung geworden. All wrong, all wrong, all wrong. Knafrellum war schon in den 70er Jahren ein bekannter Schlagersänger, der 1977 zur Miss Androgynia gekürt wurde. Nach seiner Geschlechtsumwandlung 1980 bekam er bzw. sie von der Bundesregierung ein Auftrittsverbot und emigrierte für 8 Jahre nach Istanbul, wo sie in exklusiven sogenannten Casinos für das Publikum auf den Tischen tanzte. Ende der 80er kam sie zurück nach Hamburg, wo sie ihre zweite Karriere als Sängerin begann. Mittlerweile ist Knafrellum, der 2004 die goldene Stimmgabel verliehen wurde, Jurorin bei DSDS und sprach sich in einer Sendung vor Millionen Publikum gegen den Afghanistan-Bundeswehreinsatz aus. Deswegen wurde sie vor Gericht gestellt, wo viele Fans ihr auf Schildern mit Rellums Songtexten ihre Solidarität zeigten. Letzte Woche wurde sie freigesprochen, angeblich wegen ehemaliger Kontakte zu einem Bundeswehroffizier. Bernadette Lahengst betreibt nebenbei ein Büro für erfundene Jugenderinnerungen. Dieser Dienst wendet sich an Leute, die eine unbeschwerte Jugend erlebt haben. Und weil solche Leute keine brüllend lustigen Eierlikör verklebten Dorfpunk-Geschichten zu erzählen haben, gelten sie bei gesellschaftlichen Anlässen deshalb als Langweiler. In solchen Fällen hilft Bernadette. Wenn euch also Knarf Relem erzählt, wie er mit einer Rockband über eine Kleinstadt herfällt, auf welche Weise er sich aus der Bundeswehr verdrückt hat oder was er erlebt hat in einem Dorf, das angeblich Dithmarschen heißt, dann handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich um Sonderangebote aus Bernadettes Jugenderinnerungsdienst. . 2003 veröffentlicht Gutz, der Sänger der Aeronauten, ein Album, das heißt Die geheime Weltregierung. Und der Titelsong, der handelt davon, dass die Menschen jetzt endlich auf die geheime Weltregierung hören müssen. Dann wird alles gut. Sie sollen alle Pfandflaschen zurückbringen und so weiter und so fort. Und die geheime Weltregierung, das singt er dann im Refrain, die geheime Weltregierung wohnt im Posthof 2 in Schaffhausen. Das ist zufälligerweise seine Adresse gewesen. Ich muss von gewesen reden, denn er ist gestorben vor ein paar Wochen. Und dieser Song, den wünsche ich mir. Und der hat mich auf die Idee gebracht, diesen Text zu schreiben. Die geheime Weltregierung. Letzten Winter war ich bei Gutz zu Besuch. Ich übernachtete im Posthof 2 in Schaffhausen. Dort schlief ich in einem sehr kalten Zimmer über seiner Wohnung. Vor dem Schlafengehen servierte er mir noch ein Vollmondbier. Dieses Vollmondbier, das ist ein typisches schweizerisches Produkt und es wird geraunt, es darf nur bei Vollmond zubereitet werden. Und es knallt ganz gut. Mitten in der Nacht erwachte ich und suchte nach dem Klo. Ich kam an einem Raum vorbei, aus dem ich Stimmen hörte. Ich sah durchs Schlüsselloch und erblickte Gutz inmitten von 12 merkwürdigen Wesen. Gutz saß erhöht auf einem thronartigen Stuhl und die Wesen, mit denen er sprach, waren zum Teil Mischungen aus Tieren, Menschen und Maschinen. Es gab auch unfassbare Wesen. Ein Wesen war zum Beispiel aus Flüssigkeit. Sie sprachen über die Umstrukturierung der Welt. Sie sprachen über Kontakte zu anderen Welten, Planeten und Systemen. Sie sprachen über die außerplanetarische Opposition. Da ich die ganze Zeit über in der Hocke war, musste ich mein Gewicht verlagern, um nicht zu verkrampfen. Dabei knarrte eine Diele. Die Flüssigkeit schreckte auf. Ist da jemand? Ich sah die Flüssigkeit auf die Tür zukommen, sprang auf und entwischte gerade noch rechtzeitig in mein Zimmer. Mir wurde klar, ich war Zeuge einer Sitzung der geheimen Weltregierung geworden. Aus Wir müssen die Vergangenheit endlich hinter uns lassen von Knarf Relem. Der Geruch der Stadt, der Geruch von Geld, der Geruch von Sex, so riecht meine Welt. Wir haben alles, was wir hatten, im Taxi liegen lassen, Leben aus der Minibar und Schiffen in die Vase. Wir wollen immer dasselbe, wir wollen immer dasselbe, wir wollen immer dasselbe. Wir haben alles, was wir hatten, beim Hütchenspiel verloren. Und wenn uns jemand etwas pumpt, spielen wir es nochmal von vorn. Wir wollen immer dasselbe. Wir wollen immer dasselbe. Wir wollen immer dasselbe. Und dann wollen wir es. Und dann wollen wir es. Und dann wollen wir es nochmal. Am besten mit dir. Hallo, schlechte Gesellschaft. Lass dich heim mit mir. Wir haben alles, was wir hatten, zum Fenster rausgeschmissen. Haben alles aufgeraucht und vergessen, wie wir hießen. Zukunft wurde übrigens auf dem deutschen Label Trikont veröffentlicht, das ist ja schon ein sehr lang aktives Label ist. Schon 1967 gab es da, ab 1967 gab es zahlreiche Platten der internationalen Protestbewegung und auch der deutschen 68er-Bewegung oder ja, dem, wie es sich eben in der Popkultur ausgedrückt hat. Aber auch eben Sachen der frühen schwulen Bewegung waren da drauf auf Trikont. Ja, eigentlich hat Knaf Relem da auch dann 2014, 15 weitergemacht mit einem Projekt, das sich der Proletenpassion, auch einem historischen Stück, das damals in den 70er Jahren von der Band Die Schmetterlinge 1976 genau gesagt aufgeführt wurde, was von dem österreichischen Autor Hans-Rudolf Unger geschrieben war. Das hat er 2015 mit der Künstlerin Gustav, eine Hinwendung zu sowas Performativen, die man in der ganzen Hamburger Szene sehen kann, was auch 2011 schon der Fall war. Da hat Knaf Relem auch schon mal musikalisch so eine Inszenierung des Lustspiels Leonce und Lena von Georg Büchner in Bremen. Und gleichzeitig gibt es natürlich ein gesteigertes Interesse an Techno und elektronischer Musik noch, das sich dann 2014 ja in dem Projekt umherschweifende Produzenten ausdrückt, das wir jetzt hören. Davon hören wir das Stück Produzenten. Von den Nazis ermordet wurde und der das SS-Zeichen in den Namen der Gruppe KISS integrierte. Allen Ginsberg, der erst Burroughs und dann den Verlag überzeugen musste, Junkie herauszubringen. Lev Bronstein, genannt Trotzki und seiner brillanten Analyse von Yusuf Djugaschwili, genannt Stalin, wofür sich dieser mit einem Mord bedankte. Homer, nein, nicht dem Griechen. Homer Simpson und seinem Trinkspruch. Auf den Ursprung und die Lösung aller Probleme. Alkohol. Walter Benjamin und den Straßen, speziell Einbahnstraßen, die durch ihn hindurchgehen. Marshall McLuhan und einem Schreibfehler. Aus The Medium is the Massage wurde seine Aussage The Medium is the Message. Dies ist die Geschichte von Bob Dylan. Dies ist die Geschichte. Menschen in New York. Dies ist die Geschichte. Talking World War III. Dies ist die Geschichte von. sehr frühen und berechtigten Zweifel Hippies gegenüber. Thelonious Monk, der sagte, wenn du einen Fehler machst, mach ihn zweimal, dann ist's gewollt. Nanni Moretti und den geplanten Film in seinen Filmen, die immer scheitern. Hannah Arendt und Martin Heidegger und ihrer Liebe vom Professor zur Studentin. Oskar Graf in der Mitte Maria und seiner Party, auf der Adolf Hitler als Störenfried hinausgeworfen wurde. Knut Hamsun und der Nobelpreis für Literatur verschenkt an Goebbels. Fellini und seinem Freund, genannt Paparazzi, und der Erfindung eines neuen Berufes. Billie Holiday, die feststellte, dass Bordelle die einzigen Orte waren, an denen sich Weiße und Schwarze auf normale Art begegnen konnten. Feltrinelli und seinem Deal mit Pasternak, nur Französisches bindend. Wie ich aufwachte, weil der Wecker klingelte, wie ich den Wecker auf Snooze stellte, wie ich mich nochmal umdrehte. Wie ich morgens aufstand, wie ich in die Küche ging, wie ich mir einen Kaffee machte, wie ich mir einen Toast machte, wie ich mir einen Brei machte, wie ich dann die Zeitung las, die Zeit-Zeit-Zeitung, in der drin steht, was ich denke. Moment mal, die Zeit-Zeit-Zeitung, in der absolut nicht drin steht, was ich denke. Mein täglich faschistisch Blatt gebe mir heute. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. Wie ich dann auf die Straße ging, wie ich in den Bus stieg, wie ich im Bus jemanden traf, wie ich ein Gespräch begann, wie ich die Person bat, mit mir einen Kaffee aufzusuchen, wie wir Kaffee bestellten, ich einen Americano und die Person ein Espresso, wie wir über Musik sprachen, wie wir über Literatur sprachen, wie wir über King Tubby sprachen, wie wir über Moody Man sprachen, wie wir über Oswald Wiener sprachen, wie wir über Barson Brook sprachen. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. Wie ich dann noch im Bus unter Eindruck des Gesprächs diesen Text schrieb, wie ich ihn 10-mal umformulierte, wie wir ins Studio gingen, wie wir über das Ende diskutierten, wie wir die Musik komponierten, wie wir die Musik einspielten, wie wir die Musik aufnahmen, wie wir das Stück arrangierten, wie wir das Stück an unser Label schickten, wie unser Label den Auftrag an das Presswerk gab, das Stück zu vervielfältigen, wie dann der Vertrieb das Stück in die Läden brachte, wie du in den Plattenladen gingst, wie du einige Platten durchhörtest, wie du dich zuerst nicht entscheiden konntest, wie du dann unsere Platte kauftest, wie du sie mit nach Hause nahmst, wie du sie auflegtest, wie du sie jetzt hörst, an dieser Stelle, hier, jetzt. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. I heard a bassline, that was so fine. Ja, weiter in der Chronologie von der Gruppe A Tribe Called Knarf. Das war dann eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2015. Die hieß Es ist die Wahrheit, obwohl es nie passierte. Und da wird auch das Weltraumthema weiter ausgearbeitet. Aber auch die Autobiografie einer Heizung wird fortgeführt im Stück über 20 Geschichten, was auch sowas Typisches ist vielleicht im Werk von Knarf Relim, dass einzelne Songs eben so fortgeschrieben werden. ja, wie gesagt, wir hatten schon kurz drüber geredet. Der Song Mein Nachbar ist ein Alien von der Platte Es ist die Wahrheit und so weiter. Oder zum Beispiel in der Tankstelle am Rande des Planeten, die entführen uns so ins Universum hinein, ja. Liedmotivisch sozusagen. Was sind da so noch für Einflüsse? Vielleicht Sun Ra liegt ja auf der Hand jetzt irgendwie, ja. Oder? Ja, absolut. Sun Ra liegt auf der Hand. Vor allem als eher als Philosoph, denn als Musiker. Dieser Satz, den Sun Ra mal auf die Frage geantwortet hat, warum machen Sie Musik? Weil Musik Treibstoff für Raumschiffe ist und wir sehr viel davon herstellen müssen, um weitere Reisen im All zu unternehmen. Dieser Satz hat mich so umgehauen, dass der ja sehr viel produziert hat dann an Songs und Ideen. Und das wird ja auch wunderbar umgesetzt in diesem Song der Tankstelle, in der Tankstelle am Rande des Planeten, diese Idee mit der, ja, genau. Musik als Treibstoff. Genau. Genau, ich habe einfach so gedacht, was bedeutet denn das konkret, wenn diese Idee konkret wird? Und sonst sehr viele, sehr viele Alien-Einflüsse, Funkadelic, Digital Underground, Underground Resistance und so weiter, wie sie alle heißen. Aber liest du auch Science Fiction? Interessiert dich das? Ich musste jetzt an Dietmar Dart denken, der immer zu Science Fiction-Romane schreibt. Interessiert dich das auch als Genre? Ja, es interessiert mich schon. Ich habe noch nicht richtig das. Doch, ich habe schon was Tolles gefunden, das stimmt schon. Aber der Name des Weltgeist Superstar ist ein irrer Roman, ja. Und das, was Dietmar Dart macht, interessiert mich auch immer sehr. Und dieses neue Buch von ihm will ich auch unbedingt haben. Über Science Fiction, das heißt Nicht-Geschichten, ne? Oder genau. Nicht-Geschichte, ich weiß nicht. Nicht-Geschichten, das will ich auch unbedingt haben. Ich kenne den auch. Wir mögen uns auch. Ja, weitere Projekte mit DJ Patex oder zusammen mit Tillamanda im Jahr 2017, glaube ich, führen uns dann so in Richtung Gegenwart. Da gibt es nochmal so was Performatives mit Tillamanda und so einem Projekt, was sich irgendwie der Gentrifizierung in Hamburg annähert. Da hören wir nochmal den Song Du bist der Leerstand in mir. Wunderbarer Titel auf jeden Fall. Ja, zuletzt gab es dann auch wieder Auftritte zusammen mit DJ Patex als Knarf Röllem Orchestra, auch das Buch eben, das hier auch mit vorgestellt wird. Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen, im Ventilverlag gerade eben erschienen. Ja, und eben auch Auftritte mit dem Knarf Röllem Orchestra, die ja dieses Buch auch ein bisschen dann als zweites Element in so kleine Shows mit reinbringen, die jetzt die Corona-Krise allerdings ein bisschen schachmatt gesetzt hat, sozusagen, dieser Idee eben zu lesen aus dem Buch und gleichzeitig Musik zu machen. Sehr schöne Idee, die hoffentlich irgendwann noch weitergeführt werden kann. Du bist ja gerade auch nochmal mit dem Knarf Röllem Orchestra aufgetreten. Jetzt auch eine kurze Tour vor der Veröffentlichung oder nach der Veröffentlichung des Buches schon. Ja. Ja, also quasi die neueste Ausformung des Universums an Knarf Röllem Seitenprojekten sozusagen. Ja. Ist da eigentlich nochmal neue Musik entstanden, die vielleicht auch in Form von Tonträgern zutage treten wird? Möchte ich gerne. Die Zeiten haben sich in der Beziehung geändert, dass es früher so war, dass die Labels gefragt haben, sag mal, gibt es neue Musik von dir? Können wir die rausbringen? Und heute ist es eher so, gibt es neue Musik von dir? Sollen wir sie rausbringen? Es ist alle sind vorsichtiger geworden und so. Aber das wird schon. Ich habe genug Kontakte, da wird schon wieder was passieren, ja. Du hast viele Singles rausgebracht, so. Genau, Singles. In den letzten Jahren. Das müsste alles mal eigentlich zusammengefasst werden. Aber ja, da muss man Leute überzeugen und die müssen bereit sein, Geld vorzuschießen. All das Zeug, was schwierig ist beim Musikmachen. Na egal, das war jetzt nur so eine kleine Abschweifung. Ja, Abschweifungen sind doch klasse. Mache ich auch dauernd. Auch wenn ich lese, habe ich dauernd Abschweifungen. Das ist auch normal. Harry Howold wurde mal der Paganini der Abschweifung genannt. Auch ein sehr sympathisches Prinzip, glaube ich, die Abschweifung an sich. Ja. Die Stadt läuft weiter durch sich selbst. Überall Erinnerung. Die Hektik des Hochbetriebs, die Hitze der Hochöfen, der erste Kuss an der Ecke von Kessel und Guss. Jetzt endlich Sina Martens als die Stadt. Wohin ich auch gehe, seh ich Spuren von dir. wohin ich auch blicke, du bist die Brücke in mir. Fabriken, Schornsteine, leer alleine in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du warst Industrie, jetzt bist du Immobilie. Du warst Leidenschaft, jetzt bist du Liegenschaft. Du warst Realität, jetzt bist du Real Estate. Du warst Feuer, du warst Glut, jetzt bist du unbewegliches Sachgut. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Jetzt wirst du zwischengenutzt für Clubbing und Kultur. Das ist der Wandel der Struktur, Wandel der Struktur, Wandel der Struktur. Yeah, yeah. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Du unter Denkmalschutz und wirst herausgeputzt als Industriekultur, Industriekultur, Industriekultur. Yeah, yeah. Du bist der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Der Leerstand in mir. Du bist der Leerstand in mir. Leerstand in mir. Und deine Quadratmeterpreise sinken. Und deine Quadratmeterpreise sinken. In mir.